Herr der Ringe von John Ronald R. Tolkien. Folge 28. Ein Köder für Mordor. Ein Nebel aus Tränen und Müdigkeit war vor Merrys Augen, als er sich dem zerstörten Tor von Minas Tirith näherte. Die Schlacht auf den Pelennor-Feldern war gewonnen, aber um einen hohen Preis. Er achtete wenig auf die Verheerungen ringsum. Feuer und Rauch und Gestank hingen in der Luft. Die Erschlagenen lagen halb verbrannt oder durch Steinwürfe und Bogenschützen getötet, überall herum. Eowyn wurde auf einer Bahre in die Stadt getragen. König Theodens Leiche, bedeckt mit einem goldenen Tuch, hielt traurigen Einzug. Alle, die sie sahen, entblößten das Haupt und verneigten sich. Merry kam der Aufstieg durch die Straßen endlos vor. Ein sinnloser Weg in einem abscheulichen Traum, weiter und weiter zu irgendeinem düstern Ende. Merry? Plötzlich tauchte in seinem Traum eine lebendige Stimme auf. Merry! Welch ein Glück, dass ich dich endlich gefunden habe. Das ist nicht wahr. Bist du das etwa, Pippin? Ja. Oh, Merry. Merry, ich bin so froh, dich wiederzusehen. Was ist? Bist du verletzt? Ich kann meinen rechten Arm nicht mehr bewegen, seit ich gegen den Nazgul kämpfte. Und mein Schwert ist verbrannt. Komm her, komm her. Lass dir helfen. Ja. Wo willst du mit mir hin? Zu den Häusern der Heilung. Komm ganz langsam. Schritt für Schritt. Wird schon gehen. Mein Arm. Mein eiskalter Arm. Ist denn niemand hier, der mir helfen kann? Doch, ich, Fürste Halblinge. Wer ist dieser Junge? Das ist Bergil. Beregons Sohn. Wir kennen uns gut. Wo willst du denn hin, Junge? Ich mach Botengänge für die Heiler. Gut, dann sag oben Bescheid. Sie sollen uns eine Trage schicken. Mach ich. Pippin, wieso bist du plötzlich Fürst geworden? Das ist eine Geschichte für sich. Komm, lass dir helfen. Gandalf kam selbst, um Merry abzuholen. So wurden Faramir und Eowyn und Meriadoc schließlich in den Häusern der Heilung zu Bett gebracht. Viele lagen dort an einer Krankheit danieder, die nicht geheilt werden konnte. Man nannte sie den Schwarzen Schatten und sie kam vom Nazgul. Voll Sorge ging Gandalf von einem zum anderen. Ioret, die älteste der Frauen, die im Haus diente, sah das und wies auf Faramirs schönes Gesicht und weinte. Ich wünschte, es gäbe Könige von Gondor, wie es sie einstmals gegeben haben soll. Denn es heißt, die Hände des Königs sind Hände eines Heilers. Lange mögen sich die Menschen eurer Worte erinnern, Ioret, denn es liegt Hoffnung in ihnen. Nun, da die Sonne unterging, zogen Aragorn, Eomer und Imrahil, der Anführer der Reiter von Dol Amroth, mit ihren Hauptleuten und Rittern zur Stadt. Als sie vor das Tor kamen, blieben sie stehen. Schaut! Die Sonne geht in einem großen Brand unter. Es ist ein Zeichen für Wandel in dieser Welt. Doch diese Stadt und dieses Reich sind seit vielen Jahren in der Obhut der Truchsessen gewesen. Und ich fürchte, wenn ich ungebeten komme, könnten Zweifel und Hader entstehen. Ich werde diese Stadt nicht betreten oder irgendeinen Anspruch erheben, ehe sich ersehen lässt, wer die Oberhand behält. Wir oder Mordor. Aber ihr habt die Fahne des Königs aufgezogen. Wollt ihr zulassen, dass sie in Zweifel gezogen wird? Nein. Aber die Zeit ist noch nicht reif. So stiegen Imrahil und Eomer ohne ihn zur Feste hinauf und suchten den Truchsess. Aber sie fanden seinen Sessel leer und vor dem erhöhten Sitz lag Theoden aufgebahrt. Und 12 Fackeln standen um sein Bett und 12 Ritter von Rohan und Gondor hielten die Totenwache. Da sehe ich Gandalf. Mein Freund, wir suchen den Truchsess. Und die Leute sagen, er sei in diesem Haus. Hat er eine Verletzung erlitten? Und wo ist meine Schwester? Sie ist nicht tot, aber dem Tode nahe. Und Herr Faramir ist von einem bösen Pfeil verletzt worden. Er ist jetzt der Truchsess. Denn Denethor ist tot. Und sein Haus liegt in Asche. Ein teuer erkaufter Sieg ist das. Wenn beide Länder, Gondor und Rohan, an einem Tage ihrer Herren beraubt wurden, sollten wir jetzt nicht nach Aragorn schicken? Aber er war bereits da, gehüllt in den grauen Mantel aus Lorien. Er trug kein Zeichen als den grünen Stein von Galadriel. Vorläufig bin ich nur der Heerführer der Dúnedain. Der Herr von Dol Amroth soll in der Stadt befehligen, bis Faramir erwacht. Doch ist es mein Rat, dass Gandalf in den kommenden Tagen und bei unseren Verhandlungen mit dem Feind den Oberbefehl übernimmt. Lasst uns rasch zu den Häusern der Heilung gehen, denn nur in eurem Kommen liegt Hoffnung für die Kranken. Und auf dem Weg zu den Zimmern der Kranken berichtete Gandalf von Eowyns und Merrys Taten. Hier muss ich alle Kraft und alles Können einsetzen, die mir gegeben sind. Vielleicht solltet ihr euch erst ausruhen. Nein. Für diese drei und besonders für Faramir geht die Zeit zu Ende. Ioret, habt ihr in diesem Haus einen Vorrat von Heilkräutern? Ja, Herr. Aber nicht genug für alle, die sie brauchen. Habt ihr Atelas? Atelas? In der neueren Sprache nennt man es Königskraut. Ah, jetzt weiß ich, was ihr meint. Das ist das süß riechende Kraut. Nicht besonders schön und wirksam. Nun, gnädige Frau, wenn ihr Herrn Faramir liebt, dann lauft so schnell wie eure Zunge und holt mir Königskraut. Die anderen Frauen sollen Wasser heiß machen. Da kommt der Kräutermeister. Euer Gnaden fragten nach Königskraut, wie es die Bauern nennen, oder Atelas in der edlen Sprache für jene, die etwas Valinorisch verstehen. Das tue ich, und es ist mir einerlei, wie ihr dazu sagt. Habt ihr welches? Vergebung, Herr. Ihr seid ein Gelehrter, nicht nur Heerführer, wie ich sehe. Doch wir haben dieses Kraut nicht, weil es nicht wirkt. Nur die alten Leute verwenden immer noch einen Aufguss gegen Kopfschmerzen. Dann geht im Namen des Königs und sucht irgendeinen Alten von weniger Gelehrsamkeit und größerer Weisheit, der etwas davon in seinem Haus hat. Schließlich kam der junge Bergil angerannt und brachte 6 Blätter in einem Tuch. Aragorn nahm 2 Blätter, legte sie auf seine Hände und hauchte sie an. Dann zerrieb er sie und sogleich war der Raum von einer lebendigen Frische erfüllt, als ob die Luft selbst erwacht sei und vor Freude prickle. Und dann warf er die Blätter in die Schüsseln mit dampfendem Wasser und sofort wurden alle Herzen leichter. Das Kraut ist besser, als ich dachte. Seht, Faramir öffnet die Augen. Mein Herr. Ihr riefet mich. Ich komme. Was befiehlt der König? Wandelt nicht mehr in den Schatten, sondern erwacht. Ruht eine Weile und nehmt ein wenig Nahrung. Seid bereit, wenn ich zurückkomme. Das werde ich, Herr. Denn wer wollte müßig im Bett liegen, wenn der König zurückgekehrt ist? Ich habe es gesagt. Die Hände eines Heilers. Der König ist da. Dann ging Aragorn zu Eowyn. Sie hatte eine schlimme Verletzung. Im rechten Arm schien kein Leben zu sein, obwohl er nicht gebrochen war. Sie hatte einem Feind gegenübergestanden, der für die Kräfte ihrer Seele und ihres Körpers zu groß gewesen war. Als ich sie zuerst erblickte und erkannte, wie unglücklich sie war, schien es mir, als sehe ich eine weiße Blume, aber wie aus Marmor. Oder war es Eis? Ihre Krankheit bestand schon lange vor diesem Tag, nicht wahr, Eomer? Ich wundere mich, dass ihr das fragt, Herr. Tatsächlich wüsste ich von keinem Frost, der Eowyn berührt haben sollte, ehe sie euch zum ersten Mal erblickte. Ja, Kummer und Angst hatte sie. Und den teilte sie mit mir in den Tagen von Schlangenzunge und der Behexung des Königs. Mein Freund Eomer, ihr hattet Waffen und Pferde und die freien Felder. Aber sie, mit dem Körper eines Mädchens geboren, besaß Geist und Mut, die zumindest dem euren ebenbürtig waren. Dennoch war sie dazu verurteilt, einem alten Mann aufzuwarten, den sie liebte. Und zuzusehen, wie er in einen würdelosen Zustand verfiel. Wer weiß, was in der Dunkelheit in ihr vorging. Allein, in den bitteren Stunden der Nacht, wenn ihr ganzes Leben zusammenzuschrumpfen schien. Auch ich sah die Angst, Eomer. Es gibt kaum einen Schmerz, der bitterer und beschämender ist für das Herz eines Mannes, als die Liebe einer so schönen, tapferen Frau, die er nicht erwidert. Sorge und Mitleid haben mich immer begleitet, seit ich sie in Dunharg verließ und zu dem Pfaden der Toten ritt. Und dennoch, Eomer, sage ich euch, in mir liebt sie nur einen Schatten und einen Gedanken, eine Hoffnung auf Ruhm und große Taten. Vielleicht habe ich die Kraft, ihren Körper zu heilen. Aber was sie erwartet, wenn sie erwacht? Hoffnung oder Vergessen? Oder Verzweiflung? Das weiß ich nicht. Dann bückte sich Aragorn und blickte in Eowyns Gesicht. Und es war weiß wie eine Lilie und kalt wie Frost. Er küsste sie auf die Stirn und rief sie leise. So begann sie wieder zu atmen. Wiederum zerrieb Aragorn zwei Atelasblätter und warf sie in dampfendes Wasser. Damit benetzte er ihre Stirn und den kalten Arm. Erwacht. Eowyn, Herrin von Rohr. Erwacht. Der Schatten ist fort. Eomer, wache hier. Ich werde jetzt zu Merry gehen. Ruf sie. Ruf sie, Eomer. Eowyn. Eowyn. Eomer. Welche Freude. Sie sagten, du seist erschlagen. Nein, das waren nur die dunklen Stimmen in meinem Traum. Wie lange habe ich so geträumt? Nicht lange, meine Schwester. Ich bin seltsam erschöpft. Sage mir, was ist mit dem Herrn, der mag? Sage mir nicht, dass es ein Traum war. Er ist tot. Aber er bat mich, dir Lebewohl zu sagen. Das ist schmerzlich. Und was ist mit seinem Knappen, dem Halbling? Er liegt in diesem Haus und ich will zu ihm gehen. Gandalf. Eine große Freude ist es, euch wieder zu Gesundheit und Hoffnung erwachen zu sehen. Zur Gesundheit, das mag sein. Aber zu Hoffnung, das weiß ich nicht. Gandalf bat Eomer, bei seiner Schwester zu bleiben und ging mit Pippin in Marys Zimmer. Dort fanden sie Aragorn und auch hier strömte bereits der Duft von Atelas durchs Zimmer, wie ein Geruch von Obstgärten und Heide im Sonnenschein und voller Bienen. Merry erwachte. Wie spät ist es? Merry, mein Junge! Ich bin hungrig. Das Abendessen ist zwar schon vorbei, aber ich denke, ich kann dir schon noch etwas besorgen, wenn es mir die Heiler erlauben. Was, Gandalf? Das werden sie. und alles andere, was dieser Ritter von Rohan begehren kann. Was? Wenn es in Minas Tirith gefunden werden kann. Ritter von Rohan? Gut, dann möchte ich zuerst ein Abendessen haben und danach eine Pfeife. Aragorn küsste den Hobbit und ging mit Gandalf hinaus. An den Türen der Häuser der Heilung hatten sich viele Menschen versammelt, um Aragorn zu sehen, und sie gingen ihm nach, und nachdem er endlich zu Abend gegessen hatte, kamen Leute und baten, er möge ihre Verwandten oder ihre Freunde heilen. Und Aragorn mühte sich mit Elronds Söhnen die ganze Nacht. Und die Kunde verbreitete sich in der Stadt, der König, er ist wirklich zurückgekehrt. Frodo schaute zum Schicksalsberg. Er wollte kein Ork mehr sein, schleuderte den Orkschild weg und warf seinen Helm beiseite. Sam tat es ihm gleich, schmiss seinen Orkpanzer hinterher und leerte auch seinen Rucksack. Am schwersten fiel es ihm, sich von seinem Kochgeschirr zu trennen. Erinnerst du dich noch an Brot und Wein und gebratenes Kaninchen, Herr? Ich fürchte nichts, Sam. Kein Geschmack am Essen. Kein Gespür für Wasser, für eine Blume. Kein Geräusch des Windes. Keine Vorstellung von Mond oder Stern. Ich bin nackt in der Dunkelheit, Sam. Es gibt keinen Schleier zwischen mir und dem Feuerrad. Je schneller wir ihn loswerden, umso schneller finden wir Ruhe, Herr. Das Seil hatte Sam behalten, die Wasserflasche und Stich, das Schwert. Galadriels Fiole und die kleine Schachtel, die sie ihm geschenkt hatte, hätte er für nichts in der Welt hergegeben. Sie richteten ihre Blicke auf den Berg und sie brachen wieder einmal auf. Sie dachten nicht mehr daran, sich zu verbergen. Bei ihrer Müdigkeit und der nachlassenden Willenskraft dachten sie nur noch daran, weiterzugehen. Weiter. Sam, ich hab Durst. Sam, ich hab Durst. Und du trinkst du nicht? Komm. Ach, hör auf und trink. Trink. Wir haben es besser gemacht, als du erwartet hast. Haben wir. Jedenfalls haben wir gut angefangen. Noch ein Tag und dann. Nein, sagst du, es wird kein Tag so gehen, gibst mir doch das meiste Wasser und Essen. Ich kann noch ein gutes Stück noch, ja, zum Berg. Ja, zum Berg. Wohin denn sonst? Was werde ich da bloß machen, Sam? Ich bin noch gar nicht imstande, sagst du, Sam Gamgee, was werde ich da bloß machen, Sam? Sam wusste darauf keine Antwort. Er hatte überhaupt keine klare Vorstellung. Frodo hat ihm nicht viel von seinem Auftrag erzählt. Was er so ungefähr wusste, war, dass der Ring ins Feuer geworfen werden sollte. Schicksalsklüfte. Er hat es selbst gesagt. Was? Hoffentlich weiß der Herr, wo sie sind. Hat er selbst gesagt? Nein. Ich weiß es nämlich nicht. Sinnlos. Er hat es selbst gesagt. Nein. Es ist alles ganz sinnlos. Nein, Narr bin ich, dass ich immer noch hoffe. Du wirst nie zum Gipfel kommen, Frodo, Sam auch nicht. Nie. Ich werde hinkommen, und wenn ich alles außer meinen Knochen zurücklasse. Und ich werde den Herrn Frodo hinauftragen. Hör auf, mit dir und mir zu streiten, Herr. Es wurde Morgen nach dem Tage der Schlacht, und der Morgen war schön. Mit leichten Wolken, und der Wind hatte nach Westen gedreht. Legolas und Gimli waren früh auf und sie baten um Erlaubnis, in die Stadt hinaufgehen zu dürfen, denn sie waren begierig, Merry und Pippin wiederzusehen. Da sind einige gute Steinmetzarbeiten hier. Aber manches ist weniger gut. Auch hätten die Straßen besser angelegt werden können. Sie brauchen mehr Gärten. Wenn Aragorn zu seinem Recht kommt, soll ihm das Volk des Waldes Vögel bringen, die singen, und Bäume, die nicht sterben. Dann kamen sie zu den Häusern der Heilung und fanden die Freunde. und Gimli berichtete von den Pfaden der Toten, der dunklen Zusammenkunft bei Erech und dem großen Ritt nach Pelagia am Anduin. Dort lagen die Korsaren von Umba, und Aragorn führte das Schattenheer gegen sie in den Kampf. In jenen Stunden sah ich Aragorn an und dachte, ein wie großer und entsetzlicher Gebieter er mit seiner Willensstärke hätte werden können, wenn er den Ring für sich genommen hätte. Hörst du das, Merry? Ja, er war gewaltig. Ihr hättet ihn sehen sollen, mitten zwischen den fliehenden Feinden. Und dann sprach er zu den Schatten. Euer Eid ist nun erfüllt. Scheidet dahin und findet Ruhe. Während die Freunde stumm beieinander saßen, trafen sich Imrahil und Eomer mit Gandalf und Aragorn und mit Elronds Söhnen, um sich zu beraten. Ihr Herren, unsere Kraft hat kaum ausgereicht, um den ersten großen Angriff abzuwehren. Der nächste wird größer sein. Der Krieg ist dann letztlich ohne Hoffnung. Dann möchtet ihr also, dass wir uns nach Dol Amroth und Dunhark zurückziehen und dort sitzen wie die Kinder auf Sandburgen, wenn die Flut kommt? Das wäre kein neuer Rat. Das habt ihr mehr oder weniger in Denethors Tagen getan. Ich hoffe aber immer noch auf den Sieg. Denn ich hoffe auf den Ring. Wenn Sauron ihn wiedererlangt, ist eure Tapferkeit umsonst. Wird der Ring aber vernichtet, dann wird Sauron stürzen. Wir müssen um jeden Preis sein Auge vom Ring ablenken. Wir müssen Sauron in sein letztes Wagnis treiben. Wir müssen seine versteckte Streitmacht herauslocken, damit er sein Land entblößt. Wir müssen uns zum Köder machen, mit Mut und wenig Hoffnung für uns selbst. Das, glaube ich, ist unsere Pflicht. Ohne Gandalfs Rat wären wir alle schon lange verloren. Ich werde fortfahren, wie ich begonnen habe. Die anderen sollen entscheiden, wie sie wollen. Ich werde meinem Freund Aragorn helfen, wenn er ruft. Ich werde gehen. Und ich sehe in Aragorn meinen Lehnsherrn. Sein Wunsch ist mir Befehl. Das Ergebnis der Beratung war, dass man am zweiten Morgen nach diesem Tag mit 7000 Mann aufbrechen würde. Der größere Teil der Streitmacht sollte Fußvolk sein. Insgesamt waren es 6000 zu Fuß und 1000 zu Pferde. Das ist ein Aberwitz in unserer Geschichte. Dass wir mit 7000 ausreiten, kaum so viel wie die Vorhut von Gondors Heer in den Tagen seiner Macht, um das unzugängliche Tor des Schwarzen Landes anzugreifen. Wenn der dunkle Herrscher das erkennt, Gandalf, wird er dann nicht eher lächeln als sich fürchten und uns mit seinem kleinen Finger zerquetschen wie eine Fliege, die ihn zu stechen versucht? Nein, Imrahil. Er wird versuchen, die Fliege zu fangen und den Stich auf sich nehmen. Nein, er wird nicht lächeln.